Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne. Hier habt ihr wieder eine neue Folge Kleiner Cast vor euch und zwar zum Thema Mädchenarbeit / Mädchenpolitik. Ich habe mir dafür einen großartigen Gast eingeladen und zwar ist das die Linda. Hallo Linda. Hallo Anne. Ich muss dazu sagen, diese Folge hat es im Prinzip schon mal gegeben und dann hatten wir leider technische Probleme und mussten das großartige Gespräch, was wir damals hatten, damals muss ich sagen, weil es jetzt echt schon wieder ein bisschen her ist, mussten wir leider sozusagen in die Mülltonne tun, weil das audiotechnisch nicht schön gewesen wäre für euch zum Zuhören. Aber umso mehr freue ich mich darüber, dass Linda jetzt nochmal die Zeit gefunden hat und wir das jetzt einfach nochmal machen. Und da das ja jetzt schon ein bisschen her ist, wird es auch so sein, im Grunde wie neu, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ganz genau. Ich werde nicht müde, erneut darüber zu erzählen, wie toll feministische Medienpolitik ist. Eben. Das Thema verliert ja auch nichts an Aktualität. Und genau, auf die Idee bin ich ja sowieso gekommen, falls ihr euch erinnert. Ich werde das dann auch nochmal in der Linkliste mit in die reinpacken. Wir hatten ja auch schon ein Gespräch zu Jungenarbeit. Und da liegt es natürlich nahe, auch nochmal zu beleuchten, wie sieht das Ganze denn bei den Mädchen aus, nicht wahr? Keine Ahnung, wo dieser Dialekt jetzt herkommt, das ist egal, wir ignorieren das jetzt. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, liebe Linda, wer bist du denn eigentlich genau, was machst du, wo bist du und ja, wie sieht das aus im Zusammenhang mit dieser Mädchenarbeit? Ja, also genau, ich bin Linda, ich lebe, streite und kämpfe in Frankfurt in ganz unterschiedlichen Kontexten. Ich lohnarbeite hier im Frauenreferat der Stadt Frankfurt. Da bin ich Referentin für Mädchenpolitik und bin eigentlich irgendwie eine ganze Zeit lang nicht nur in meinen Lohnarbeit, sondern auch, sagen wir mal, in meinen autonomen politischen Kontexten überzeugt von der Relevanz feministischer Mädchenarbeit als eine total wichtige und wesentliche Praxis der politischen und feministischen Bildungsarbeit. Und zudem bin ich auch ein Teil des Fetten Widerstandes, einer fettaktivistischen Gruppe hier in Frankfurt und im YouFem-Netz. Das ist ein queerfeministisch bundesweites Netzwerk, was auch sich irgendwie im Kontext politischer Bildungsarbeit organisiert. Und von daher, genau, prägen mich ganz unterschiedliche queere, feministische, politische Einflüsse, die ich tatsächlich total gerne eben auch im Kontext von Mädchenarbeit zusammen denke. Und das habe ich schon in unterschiedlichen Funktionen getan. Ich bin Sozialpädagogin und habe auch tatsächlich in der Praxis der Mädchenarbeit schon viel gearbeitet und habe schon immer Bock drauf gehabt, also nicht nur Mädchen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben zu begleiten, sondern das Ganze eben immer auch theoretisch zu rahmen und als eine eben Form von politischer Praxis zu denken. Und das finde ich auch das Tolle und deswegen freue ich mich mega, dass ich mit dir darüber quatschen darf, weil ich das auch tatsächlich das Tolle und das Überzeugende finde, sozusagen in der feministischen Mädchenarbeit auch einen Ort gefunden zu haben, in dem Politik, Praxis und Wissenschaft sich zusammendenken und in dem Widersprüche ziemlich konkret verhandelbar, aber eben auch veränderbar werden. So. Klingt großartig und man merkt auch gleich, du bist eine vielbeschäftigte Frau. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du konkret in dem Bereich auch tätig geworden bist? Naja, also tatsächlich habe ich so meine feministische Erleuchtung. Also ich bin im Ostwestfalen-Lippe groß geworden, da war der Feminismus jetzt nicht unbedingt zu Hause. Von daher bin kein Hotspot sozusagen. Nein, ganz und gar nicht. Also ich meine, mich beschäftigte ein Leben lang, glaube ich, auch in meinem Aufwachsen sehr wohl irgendwie ein Unbehagen und auch irgendwie so eine irgendwie so eine Wut, aber die hat jetzt in Ostwestfalen-Lippe noch nicht so einen konkreten Ausdruck gefunden, sondern tatsächlich eher über mein Studium, wo ich über ein Praktikum bei Wildwasser, einer feministischen Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, eine ganz wunderbare Anleiterin, Brigitte Braun, hatte, die mir so eine feministische Erleuchtung war, in der ich plötzlich irgendwie ganz viel meines eigenen Erlebens kontextualisieren, verstehen und damit auch politisieren konnte. Und seitdem bin ich sozusagen im Feld der sozialen Arbeit, der kritischen sozialen Arbeit aufgestellt und habe darüber auch meinen Zugang eben in die Praxis feministischer Mädchenarbeit gefunden. Und also genau, und habe dann als Einzelfallhilfe, also habe junge Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben konnten, in einem betreuten Wohnen oder in der Zuflucht begleitet und habe eben da unterschiedliche Erfahrungen in der Praxis sammeln dürfen. Genau. Und von daher hat es sich dann ganz schicksalshaft gefügt oder auch nicht, weil irgendwie fügt sich dann ja vor allem auch ein persönliches Erleben im Kontext irgendwie auch einer politischen Praxis. Also ich bin dann über die soziale Arbeit eigentlich politisiert und auch zur Feministin geworden, weil für mich dann total klar war, ich kann diese jungen Frauen nicht auf sozusagen begleiten in ein gewaltfreies Leben, wenn die Gesellschaft um sie herum so gewaltförmig ist. Das heißt, für mich war dann total klar, ich will diese Arbeit immer auch als eine politische mit und für Mädchen verstehen, so. Genau. Klingt super. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also, weil ja, glaube ich, gerade die Mädchenperspektive oft vergessen wird. Ne? Das fällt dann immer mal so hinten runter mit uns. Ja, total. Ich meine, so ist ja auch feministische Mädchenarbeit gestartet. Ne? Also in den Anfängen war das eben ja auch ein ganz wichtiges Moment der PionierInnen zu sagen, so Jugendarbeit, das war ein Slogan, ist eigentlich mehrheitlich Jungenarbeit, weil in der Betrachtung theoretisch wie praktisch kommen Mädchen irgendwie gar nicht vor. Also die Frage, und das war auch so der Anfang des Ganzen, in der strukturellen Analyse zu sagen, ey, beispielsweise Mädchen sind kommen nicht in die Jugendhäuser und die Pionierinnen in den Anfangsjahren hatten irgendwie keinen Bock mehr drauf zu sagen, das hat was damit zu tun, dass sie keinen Bock haben, sondern es ging irgendwie darum zu sagen, es gibt einen Grund, warum Mädchen nicht teilhaben an öffentlichen Räumen. Und das hat nichts mit einem persönlichen Desinteresse, sondern mit strukturellen Ausgrenzungsmechanismen zu tun. Das heißt, Mädchenarbeit wollte von Anfang an deutlich machen, dass es um Fragen von Teilhabe und eben auch Zugang zu öffentlichen Räumen und um diskriminierende Ausschlussmechanismen ging. Das heißt, es war von Anfang an immer total zentral, Mädchenarbeit nicht nur als ein pädagogisches Angebot zu verstehen, sondern sich immer auch als Kritik an einem System zu denken. Und das ist auch das, was ich tatsächlich auch in so einer historischen Perspektive total wichtig und auch für meine Haltung super inspirierend finde. Ne? Also zu sagen, es geht jetzt nicht nur darum, einmal in der Woche im Jugendhaus die Türen aufzumachen und zu sagen, es ist Mädchentag, sondern dieses Angebot immer auch als einen kritischen Marker zu verstehen und zu sagen, solange Mädchen, und das ist heute immer noch so, dass mehrheitlich in Jugendtreffs beispielsweise Jungen abhängen und den Raum dominieren, dass es immer noch eine Frage ist, sozusagen, welche strukturellen Angebote machen wir, wen denken wir mit, wen machen wir sichtbar, wen machen wir unsichtbar. Und das finde ich eigentlich das, was mich immer noch ermutigt und warum ich das total spannend finde, weil es gibt ja nicht nur Angebote der Mädchenarbeit beispielsweise in Jugendhäusern, sondern es gibt ja bundesweit auch explizit Mädchentreffs, Mädcheneinrichtungen, Wohngruppen, also explizit Konzepte und Angebote für Mädchen, die ich aber immer eben auch verstehe als so, also als auch eine Intervention. So, genau. Okay, das ist spannend. Und wenn du sagst, dass die PionierInnen sozusagen, dass das ja angemerkt haben, wie lang gibt es denn dann eigentlich diesen Ansatz schon? Oder vielleicht auch wie kurz? Muss man ja manchmal auch so sehen. Ne? Naja, also feministische Mädchenarbeit ist im Kontext der zweiten Frauenbewegung entstanden. Den ersten Mädchentreff gab es tatsächlich auch hier in Frankfurt 1978. Und also Mädchenarbeit ist immer so ein bisschen als die kleine Schwester der Mädchen, der Frauenbewegung verhandelt worden. finde ich irgendwie, wird dem Ganzen ehrlich gesagt auch nicht so gerecht, aber lässt sich trotzdem in sozusagen der Praxis der Kritik als ein Teil eben auch von Frauenbewegungen denken, inspiriert aber auch von anderen sozialen Bewegungen in dem Versuch eben Mädchen anders in den Fokus zu holen. Also sowohl eben auf der Ebene von praktischer Arbeit, aber auch auf der Ebene von theoretischer Auseinandersetzung. Also es gibt sozusagen ein Buch von Monika Xavier und Carola Wild 1979. Die haben das erste Buch zum Thema Mädchen zwischen Widerstand und Anpassung, heißt es, geschrieben. Es waren ihre Diplomarbeiten, weil es vorher eben nichts zu der Frage von Mädchen in Jugendhilfe, Strukturen oder öffentlichen Räumen gab. Also weil auch auf der Ebene ein systematischer Ausschluss stattgefunden hat, mit den Mädchen einfach nicht wahrgenommen und angesprochen und mitgedacht wurden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viel sich da tatsächlich drin verändert hat, aber zumindest war das, und das finde ich immer wichtig, wenn man über die Geschichte feministischer Mädchenarbeit nachdenkt, damit auch immer ein Gegenstand zu sagen, man will nicht nur ein Angebot sein, sondern man will auch gesellschaftliche Veränderung in der Wahrnehmung und in der Anerkennung der Lebensrealitäten von Mädchen und jungen Frauen erzielen. Ja, zumal heute man ja eher wieder, sage ich mal, in der öffentlichen Debatte oft damit konfrontiert wird, dass es heißt, es gibt total viele Angebote für Mädchen. Und nach dem Motto, was ist denn jetzt mit den Jungs und warum braucht es denn jetzt noch mehr für Mädchen? So, ne? Also wo das dann auch immer so gegeneinander ausgespielt werden soll, auf eine ziemlich fiese Art, wie ich finde, weil letztendlich braucht es ja für alle passende Angebote, oder? Ja, total. Und es ist ja auch mitunter echt nicht so, dass die Angebote, die es für Mädchen gibt, strukturell so mega geil ausgestattet sind, ne? Also es ist und bleibt irgendwie, auch wenn da viel passiert ist und wenn es irgendwie Angebote gibt und sozusagen, ja, selbst im Kinder- und Jugendhilfegesetz Mädchenarbeit, also die Perspektive auf Mädchen und Jungen sozusagen strukturell gesetzlich verankert ist, gibt es aber, also wie es halt überall ist, einen großen Bruch sozusagen zwischen dem Diskurs und der Realität da drin. Und wie du sagst, ich erlebe das genau so, dass ein Teil der aktuellen Widersprüche und Herausforderungen da drin ist, sich genau gegen diese Diskussion von wegen, jetzt sind doch mal die Jungs dran, Mädchen haben doch jetzt alles, es ist doch jetzt mal genug, was wollt ihr denn noch? Und dann noch die Bundeskanzlerin und so. Genau. Ja. Und das ist also total, zumindest nervtierisch, und ich finde, das ist aber auch, und das macht es ja dann an der Stelle wieder auch spannend und ich finde auch wieder so oberpolitisch, weil diese Ansage von wegen Mädchen können ja alles, die Alpha-Mädchen, die Bildungsgewinnerinnen, das ist ja letztendlich ein mega eingefärbter neoliberaler Diskurs, ne? Der ja eigentlich, finde ich, also wenn überhaupt, also eine bestimmte Gruppe von Mädchen fokussiert, also wenn man von Bildungsgewinnerinnen sprechen möchte, wobei ich es eh scheiße finde, in beispielsweise einem System wie Schule von Gewinnen und Verlieren zu sprechen, weil also die strukturelle Dimension dahinter total verdeckt. Aber das ist das, was passiert mit so einer neoliberalen Anrufung von wegen Mädchen können ja alles, sie müssen sich nur genug anstrengen, weil wenn nicht, dann sind sie ja selber schuld, weil ihr habt ja alle Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist irgendwie ein total wesentliches Moment für mich, genau da auch einen Widerspruch anzumelden und klarzustellen, dass das eben ein Diskurs ist, der letztendlich ja nur zum Ziel hat, Erfahrungen von Diskriminierung zu individualisieren und ins Private zu delegieren und immer noch bestehende strukturelle eben Diskriminierungsverhältnisse zu verdecken. Und es hat natürlich auch den Effekt, dass es für Mädchen, gerade auch mit intersektionalen Diskriminierungserfahrungen, immer schwieriger wird, irgendwie zu sagen, ey, ich habe was erlebt, das fühlt sich irgendwie komisch an oder das ist vielleicht Diskriminierung, weil in einem Diskurs, der dir automatisch eben immer das Erleben von Diskriminierung als dein eigenes Versagen zuschreibt, also es ist, da wird es ja zunehmend schwierig, darüber zu sprechen, weil irgendwie, wer will schon Opfer sein und so, das ist ja was, was es zunehmend schwieriger macht, irgendwie öffentlich zu sein, sich zu artikulieren in den eigenen Erfahrungen, in der Wut oder auch so. Genau. Ja, ist ja ein anhaltendes Thema, also diese ganze Opferdiskussion alleine, auch wenn wir uns so Debatten wie um MeToo irgendwie angucken, ne, dass Da habe ich auch, ich weiß nicht wie, das streift jetzt so ein bisschen vom eigentlichen Thema weg, aber eigentlich auch nicht, weil ich da immer wieder mitbekomme, dass wenn man zum Beispiel sexualisierte Übergriffe gegen Mädchen thematisiert, da ist dann so, ja, nee, klar, das geht nicht. Und wenn du dann aber von Frauen sprichst, die müssen dann irgendwie selber sich wehren und da wird so komplett abgekoppelt von, ja, aber Mädchen machen diese Erfahrung doch auch schon. Diese Mädchen werden zu Frauen. Das heißt, das ist eine Erfahrung übers Leben hinweg, ja. Und da dann so zu tun, als wäre das irgendwie getrennt voneinander und die einen sind, die einen müsste man vor Gewalt schützen und die anderen dann nicht mehr. Das ist so. Ganz, ganz strange. Ich weiß nicht, redest du da vielleicht in deiner Arbeit auch mit den Mädels dann drüber? Über sexualisierte Gewalterfahrung. Ja, also beziehungsweise auch, was das mit ihnen macht und ja, dem auch eine Sprache zu geben. Ich glaube, das ist sozusagen tatsächlich der Gegenstand feministischer Mädchenarbeit, dem eine Sprache zu geben. Und ich glaube, so wie das Spannende von dem, was du jetzt auch erzählt hast, das, was das ja auch macht, also es gibt so ein Konzept von Maria Bizan, das heißt Verdeckungszusammenhang, also diese strukturelle Individualisierung von Diskriminierungserfahrung, dass du als Mädchen immer wieder das Gefühl hast, ey, ich bin selber schuld, so, ne? Das macht ja was. Das macht was mit dem Bezug zu meinen eigenen Erfahrungen, aber das macht ja auch was mit dem Bezug auf andere Mädchen oder Geschlechter oder auch Generationen. Ich finde, das, was du jetzt erzählt hast, ist ja auch sowas. Also in dem Moment, wo das erwachsenen Frauen irgendwie abgesprochen wird, also das wirkt ja auch, das sind ja Diskurse und gesellschaftliche Annahmen, die kriegen Mädchen ja mit, ne? Also von daher Genau, gibt es so. zumal ja insofern die Aussage viel mehr ist. Ja. Natürlich sollen das Mädchen nicht passieren, aber trotzdem die Schuldzuweisung oft dann doch am Ende wieder bei Mädchen landet. Also wenn ich mir nur die ganze Hotpants-Diskussion irgendwie Total, angucke, ne? total. Und ich glaube, dass genau dieses Moment da drin, öffentlich zu werden für und mit Mädchen. Und ich glaube, dass sozusagen Artikulation, also dem eigenen Empfinden eine Berechtigung zusprechen, ich meine, das ist ja auch Empowerment, und Orte zu haben und auch erwachsene Menschen, die glauben, die irgendwie sich da drin solidarisch erklären, das ist ein ganz zentrales Moment. Und ich glaube, so beim Thema Solidarität fällt mir eigentlich, vielleicht darf ich dir gerade erzählen, eine meiner Lieblingsgeschichten Ja. ein, weil du auch gerade nach Praxis gefragt hast. Wir haben mal im Zuge einer Pressekonferenz, die wir anlässlich des Internationalen Mädchentages gemacht haben, so eine Gesprächsrunde gehabt, also mit Mädchen und jungen Frauen, die in Frankfurt beispielsweise den Mädchentag ja auch so DIY-mäßig selber organisieren. Das ist ein, kann ich gleich gerne noch mehr zu erzählen, ziemlich cooles Projekt. Ist am 11. Oktober, Ganz ne? genau. Und Yes. im Zuge dieser Pressekonferenz saßen also zwei junge Frauen da und die eine erzählte, ja, als sie so von der Presse gefragt wurde, was sie so, wie sie Sexismus erleben und so weiter, erzählte sie so eine Geschichte von einer Freundin von ihr, die eben von der Schule früher nach Hause geschickt wurde, weil ihr Shirt zu kurz war. So zum Thema Hotpants. Neben ihr saß wiederum eine junge Frau, die Hijab trägt und da sich irgendwie sehr eingegruft hat in die Debatte und sagte, ey, ich kenne das total, wenn du als Mädchen irgendwie danach beurteilt wirst, was du anhast, was du auf dem Kopf hast und nicht, was du im Kopf hast, das ist doch total scheiße, weil egal wie du es machst, entweder bist du die Bitch oder die Unterdrückte. Und eigentlich geht es doch darum, irgendwie, dass wir selber bestimmen können. Also, was wir tragen, wie wir gesehen werden wollen. Und da lag so ein Button, jetzt nicht so ganz zufälligerweise auf dem Tisch, My Body, My Choice. Und die beiden einigten sich sozusagen nach längerer Diskussion dann darauf, dass es genau darum irgendwie gehen müsste. So, mein Körper, meine Entscheidung. Und das fand ich sozusagen, und deswegen erzähle ich diese Geschichte so gerne, weil ich sie so ganz. Also total stark finde, weil die beiden das trotz ihrer unterschiedlichen Positionierung irgendwie total geschafft haben, mega solidarisch miteinander zu sein und aus sozusagen einem individuellen Erleben eine kritische Analyse zu formulieren, ne? Und hinter scheinbar eben individuellen Erleben diese Macht- und Gewaltverhältnisse thematisieren zu können. Und das sind beides junge Frauen gewesen, die schon lange in der feministischen Mädchenarbeit im Kontext von Schule und in einem offenen Treff irgendwie organisiert sind. Und das finde ich so was Wesentliches da drin, weil die die Worte hatten, und ich glaube, es geht auch darum, die Worte zu haben für ihr Leben, aber auch die Gewissheit, dass sie das Recht haben, das zu formulieren und auch die Erfahrung hatten, dass sie damit nicht alleine sind. Und ich glaube, das ist genau der Moment, ich glaube, übergenerational, aber das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und das Recht zu haben, mit dem auch sichtbar zu sein und hörbar zu werden, was ich erlebe. So. Ja, also das vielleicht mal zu einer meiner Lieblingsanekdoten, die mich beim Erzählen immer wieder sehr berührt und auch ermutigt in der Art, wie wir, also meine Mitstreiterinnen und ich, hier feministische Mädchenarbeit denken, so als genauen Raum, der diese Form von Verständigung und Solidarität ermöglicht. Was mich gerade noch interessiert, weil du das ja auch mal so explizit benennst, feministische Mädchenarbeit, ist denn Mädchenarbeit nicht, also gibt es auch nicht feministische Mädchenarbeit, jetzt mal ganz flapsig gefragt? Ja, also in meinem Grundverständnis kann Mädchenarbeit nur feministisch sein, aber ich würde schon behaupten, dass es auch Angebote gibt der Mädchenarbeit, die sich sozusagen nicht feministisch verstehen. Also es gibt auch, also ich finde, wir haben eine ziemlich tolle, großartige politische Szene dazu, aber es gibt eben auch die klassischen Angebote für Mädchen, die sich reduzieren auf irgendwie Schminken und Backen und so. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Schminken und Backen per se unpolitisch ist. Es ist eine Frage, was mache ich daraus? Wie kontextualisiere ich das? Welche halt. Ist es das Einzige, was ich vielleicht anbiete? Ganz genau. Und von daher ist mir das schon wichtig, also deswegen sage ich das immer explizit, weil ich glaube, für mich, also Mädchenarbeit ja dann feministisch ist, wenn sie eben auch genau diese Widersprüche, von denen wir eben schon sprachen, die die Mädchen erleben zwischen dem, wie die Welt sich darstellt und dem, wie sie sich anfühlt. Also wenn dafür ein pädagogischer, aber auch politischer Raum geschaffen wird. Und dann ist für mich auch Mädchenarbeit feministisch, wenn sie, also früher hieß das ja mal, oder es hat ja immer noch Relevanz, das Private ist politisch, also wenn sie sich sozusagen auch einmischt, wenn Mädchenarbeit, wie das in den Anfängen auch heißt, mehr als die Arbeit mit Mädchen ist, wenn ich sozusagen auch als Pädagogin, als Fachkraft in der Mädchenarbeit diese Erfahrung mit den Mädchen zusammen politisiere, aber auch in meiner pädagogischen und politischen Haltung irgendwie übersetze, wenn ich mich damit einmische, wenn ich damit in den Stadtteil, in die Öffentlichkeit, in Netzwerke, in die digitalen und analogen Räume gehe. Das ist für mich sozusagen der Moment, wo Mädchenarbeit feministisch ist, wo sie sich sozusagen übersetzt und interveniert. So. Also das heißt, ihr ermuntert auch konkret die Mädchen jetzt eben zum Beispiel sowas zu machen wie bei dem Internationalen Mädchentag, dass dann irgendwie eine Pressekonferenz und dergleichen gibt. Also sich auch politisch auf, ja, einfach sich selbst politisch wahrzunehmen und das dann aber auch in Aktionen sozusagen zu übersetzen. Ja, genau. Und ich glaube, der Mädchentag, so wie wir das in Frankfurt machen, ist eine ganz coole Sache, weil wir haben seit ein paar Jahren den Talk of Girls, haben die Mädchen sich genannt, also ein sagen wir mal, beteiligungsorientiertes Gremium, wo Mädchen irgendwie selber entscheiden, wie sie diesen Tag gestalten wollen. So. Und ich glaube, diese unmittelbare Erfahrung, da wären wir wieder bei dem, was wir eben besprochen haben, also einen Ort zu haben, wo Mädchen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zwischen 9 und 18 zusammenkommen und sich gegenseitig irgendwie ermutigen und überlegen, wie sie jetzt mit ihren Erfahrungen öffentlich werden. Was in Frankfurt heißt, dass Mädchen jedes Jahr beschließen, sie wollen eine Demo machen. Sie wollen sich, Zitat, die Stadt nehmen, so. Sie wollen irgendwie nämlich. Ach, großartig. Und das da, weißt du, und ich glaube, die haben halt, da ist so viel, so radikal, klar und da. Ja, und ich glaube, diesen Moment zu sagen, ja, ey, die Jungs nehmen sich immer so viel Raum, wir wollen jetzt irgendwie über die Zeit, also durch die Innenstadt Frankfurts ziehen und klarstellen, so, das ist unser Tag. Und ich meine, die haben irgendwie einen Song, Purple Balloons in the Sky, sie haben selber einen Song geschrieben, wo du irgendwie ziemlich viel von der Realität der Mädchen zwischen 9 und 16 mitbekommst. In diesem Jahr haben wir Straßen umbenannt, weil die ja alle mehrheitlich nach Männern benannt sind und so, und haben irgendwie krasse Forderungen aufgestellt, wo ganz klar ist irgendwie, sie haben keinen Bock auf Sexismus, auf Vorurteile und sie wollen Respekt. Das ist es irgendwie. Und das bringen die mit so einer, also echt so krass auf die Straße. Und das merkst du jetzt, dass wir seit ein paar Jahren eben das vor allem beteiligungsorientiert machen. Die haben das voll als ihren Tag so. Die schreien, die in ganz unterschiedlichen Formen, Sprachen und so, aber es ist irgendwie so da, das Gefühl, dass sie die Berechtigung haben, irgendwie mit ihrer Wut laut zu sein. Und ich finde das ganz spannend, weil, wenn ich eins noch dazu sagen darf, ich finde, es gab schon in den 90er Jahren so ein Buch, das hieß Die verlorene Stimme. Da ging es darum, dass Mädchen, wenn sie jünger sind, und das erlebe ich auch so, eigentlich ziemlich klar haben, was sie unfair finden und was sie ungerecht finden. So. Und können das irgendwie auch noch ziemlich klar und eindeutig sagen. Und wenn dann diese ganze heteronormative, pubertäre Herausforderung beginnt, dann wird es irgendwie im Zuge auch dieser neoliberalen Verdeckung eben immer schwieriger für Mädchen, ihre Stimme zu erheben. Also es ist ja nicht so, dass das Gefühl nicht mehr da ist, aber vielleicht das Gefühl ist da, aber dieses Moment irgendwie damit auch laut zu werden oder was besprechbar zu machen, das verändert sich. Und genau da, glaube ich, wollen wir auch ansetzen, über die Generation und herausfordernden Lebensphasen hinaus, das Gefühl zu verankern, dass du ein Recht hast, gehört zu werden und deine Stimme zu erheben. Ja, ach, da geht mir ja gleich wieder das Herz auf. Das klingt großartig. Wobei ich mal annehmen würde, dass nicht nur dieses Gefühl, die Stimme erheben zu dürfen, verschwindet, beziehungsweise ein Faktor da auch wahrscheinlich ist, dass ja Solidarität verschwindet auf eine Art. Ne? Also wir haben ja oft diese gerade sexistische Sozialisierung durch Mädchen und Frauen dürfen sich immer nur als Konkurrentinnen wahrnehmen und erst irgendwie nicht als Team oder geschweige denn we're in this together und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich denke mal, da ist ja Mädchenarbeit dann auch ein Raum, dem was entgegenzustellen. Ja, total. Also ich glaube gerade so, und das braucht es in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung und Individualisierung mehr denn je, da Momente zu haben, genau, in denen Solidarität passiert und in denen ich auch das Gefühl habe, eben, ich bin vielleicht unterschiedlich positioniert, aber in meiner Idee, gemeinsam für eine vielfältige und respektvolle Welt eintreten zu wollen, nicht alleine. Und ich glaube, das gehört zu werden und darin sich solidarisch oder auch empathisch zu erleben, ist das eine. Was mir aber schon immer wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass das nicht nur eine Aufgabe von Mädchen dann sein kann, so wie jetzt beim Mädchentag, das ist geil, aber es braucht halt uns Erwachsene da drin, die auch hören und die das die diese Verantwortung auch ernst nehmen, jetzt nicht nur als pädagogische Fachkraft, man hat ja überall immer mit unterschiedlichen Menschen und vielleicht auch Mädchen zu tun, zu sagen, es ist auch unser Job, darin eine politische Verantwortung zu übernehmen und denen auch das Gefühl zu geben, es gibt Erwachsene, die nehmen das ernst und die solidarisieren sich auch mit euch, aber ihr habt als Neunjährige, ist es großartig, dass ihr das so klar benennt und artikuliert, aber es ist als Erwachsenen, also es ist als meine Verantwortung als erwachsener Mensch, damit umzugehen und gemeinsam und für euch, also nicht so in so einer stellvertretenden, sondern eher in einer solidarischen Form von Politik, dafür Sorge zu tragen, dass diese Welt irgendwie zu dem Ort wird, den ihr wollt und den ihr braucht und den ihr fordert. Also es braucht auch starke Erwachsene da drin und nicht nur pädagogische, sondern insgesamt Menschen, die sich irgendwie da drin auch angesprochen fühlen. Und das heißt natürlich auch, sich selber da drin thematisieren und auch positionieren zu müssen. So. Ja, also dass das nicht als sowas Abgekoppeltes passiert und so nach dem Motto, ja schön, dass ihr mal da an dem einen Tag irgendwie Party macht, so ungefähr, und den Rest einfach nicht ernst zu nehmen, sondern auch klar zu checken, was da für Botschaften, für Forderungen einfach auch damit verknüpft sind. Ne? Ja, total. Also weil ich glaube, das eine ist, und das finde ich dann auch schon wieder schwierig, es darf ja nicht dabei stehen bleiben, Mädchen irgendwie zu ermutigen und zu empowern, sondern es braucht dann Fachkräfte, die irgendwie auch wissen, wie schwer das manchmal ist, so, ne? Und was das für Widersprüche und für auch Unsicherheit mit sich bringt. Also ich glaube, es braucht da eine Ebene von Empathie auf unterschiedlichen Ebenen, aber vor allem eine Form von Verantwortlichkeit, indem ich dann als beispielsweise Mädchenarbeiterin mit den Mädchen, aber nicht nur über die Mädchen, sondern auch über mich selber Politik mache. Weil ich glaube, Sexismus Sexismus, Rassismus, Transfeindlichkeit zu thematisieren, das brauche ich, also das sollte ich nicht nur für die Mädchen, sondern auch aus meinem eigenen politischen Bewusstsein heraus tun. Ne? Mhm. Und da fängt ja, finde ich, auch eine Form von Solidarität an. Also das, oder von Vorbild oder so sein, ne? Dass die junge Menschen auch das Gefühl haben, es gibt auch Erwachsene, die sich einsetzen und die irgendwie sich einmischen. Absolut. Und wenn du jetzt mal so guckst mit den Sachen, die ihr so veranstaltet, also ich habe jetzt gemerkt, okay, so Demos, ja. Und was für Formen nimmt denn die Mädchenarbeit so an? Also sind das jetzt irgendwie eher Kurse, sind das so einzelne Veranstaltungen, Workshops, ist das einfach nur einen Raum zur Verfügung zu stellen? Wie sieht das denn so aus? Wie muss ich mir das so vorstellen? Also ganz unterschiedlich. Also ich kann jetzt am besten über Frankfurt sprechen, das ist, glaube ich, aber auch exemplarisch für andere Städte. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Angebote. Wir haben tatsächlich sozusagen explizite Mädcheneinrichtungen, die also praktisch ein Jugendtreff für Mädchen sind beispielsweise. Wo klar ist, das ist ein Raum oder das sind Räume, da kannst du hingehen, da kannst du chillen. Übrigens auch eine wunderbare, finde ich, chillen ist auch eine wunderbare antineoliberale Form von Kritik. Ja. Also da kannst du chillen. Chillen gegen die Leistungsgesellschaft. Ja, total. Da kannst du chillen, da kannst du irgendwie dich bei den Hausaufgaben oder dir bei den Hausaufgaben Unterstützung holen. Du kannst kochen. Du kannst aber, und das bieten die allermeisten Mädchentreffs in Frankfurt an, du kannst aber auch an Kursen teilnehmen. Und ob das dann irgendwie ein Fotoworkshop oder irgendwie ein Empowerment-Nachmittag ist, ob das mal Massage ist oder ob das irgendwie auch Beratung ist. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das hat in den allermeisten Fällen auch viel damit zu tun, was Mädchen auch wollen. Also ich glaube, all die Treffs hier arbeiten auch ganz nah eben an den Wünschen und den Bedürfnissen von Mädchen. Und es gibt auch Angebote beispielsweise von Jugendhilfe in Schule, Schulsozialarbeit. Da gibt es auch Mädchen-AGs, die ziemlich coole Sachen machen. Letztens war ich in einer Schule, die haben so ein Zine gemacht, also tatsächlich aus der Perspektive von Mädchen so ein selbst organisiertes und gemachtes Magazin, auch mit Geschichten, mit Bildern. Also das ist dann ja so klassisch feministische Arbeit, Zines, also so auch tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ist schon geil, dass es diese Formate einfach auch immer noch gibt. Ja, total. Total so DIY-mäßig und das da haben, also es, genau. Das ist, kann ich wirklich, können wir ein paar Links drunter setzen, vielleicht unter das Interview, ja, damit ihr ein bisschen auch eine konkrete Idee bekommt von dem, was da so geht. Und da gibt es tatsächlich, was ich auch eben am Anfang erzählt habe, Angebote von Mädchen im klassischen Jugendhaus, von Mädchenarbeitern, gibt es da einen Mädchentag oder so. Und es hat irgendwie ganz unterschiedliche Formen. Oder es gibt dann eben so Aktionsformate wie der Internationale Mädchentag oder andere übergreifende Aktionen. Ein Mädchenzentrum Mafalda heißen die hier. Die haben gerade zum Beispiel so ein ganz tolles Projekt gemacht, Period Project. Da ging es um die Enttabuisierung von Menstruation und so. Oder es gibt im Vermädchenhaus, das ist auch beispielsweise gibt es auch in unterschiedlichen Städten in Deutschland, das ist so ein Haus, da gibt es sowohl Mädchentreff als auch eine Beratung, als auch eine Online-Beratung, als auch eine Zuflucht. Also gibt es ganz unterschiedliche Mädchenangebote für Mädchen, halt kompakt irgendwie so, dass die Wege zu den unterschiedlichen Unterstützungsstrukturen kurz sind. Also und die haben beispielsweise so ein Beratungsangebot Traumfängerin für ältere Mädchen, wo es tatsächlich dann auch so um Lebens- und Berufsorientierung geht. Also das ist ja schon auch ein Thema. Mhm. Genau, also es ist irgendwie alles ganz vielfältig und ganz wunderbar. Ja, ich finde es fantastisch. Also es zeigt ja auch wirklich die Bandbreite der Bedürfnisse auch ziemlich gut. Und du hast es ja schon angesprochen, also wenn wir von einer Altersbandbreite auch von 9 bis 18 Jahren reden. Also da passiert ja eine Menge, gerade in diesem Zeitraum. Da muss man ja auch logischerweise unterschiedliche Angebote letztendlich haben. Habt ihr denn das Gefühl, dass das gut klappt? Gibt es irgendwie bestimmte, auch vielleicht Altersgruppen, wo ihr merkt, so, die erreichen wir nicht mehr so gut? Oder ist es einfach immer noch so bunt gemischt? Naja, also ich glaube, das ist, ich bin ja jetzt nicht, dann müsstest du vielleicht tatsächlich nochmal expliziter mit den Kolleginnen aus der Praxis sprechen. Ich mache eher so politische Lobbyarbeit, aber das, was ich weiß, ist tatsächlich, also das bei den jüngeren Mädchen, das passt auch zu dem, was wir eben schon diskutiert haben, die kriegst du eher eben durch so ein offenes Angebot. Und umso älter Mädchen werden, desto weniger, damals wie heute, kommen sie tatsächlich in diese klassische offene Jugendarbeit. Also die sind ja schon irgendwo unterwegs im öffentlichen Raum, aber sie partizipieren tatsächlich nicht so richtig an den Angeboten. Denn das ist so eine Herausforderung, die war, also die gab es damals in den Anfängen genauso wie heute zu gucken, aber das ist ja auch sozusagen ein grundsätzliches Thema. Ne? Wie gestalten sich Angebote und öffentliche Räume aus, sodass sie für möglichst viele Menschen zugänglich sind? Und irgendwie, absolut, ne, also ja. Von daher ist ja da auch Jugendarbeit immer nur und auch Mädchenarbeit immer nur so ein Abbild von Welt. Das ist ja eher so eine Lupe, mit der wir auf gesamtgesellschaftliche Macht- und Gewaltverhältnisse gucken können. So. Und von daher ist es, glaube ich, deswegen ein bisschen herausfordernder, ältere Mädchen tatsächlich in so offene Angebote zu kriegen. Da braucht es echt nochmal ein bisschen Überlegung oder da arbeiten wir hier auch irgendwie gerade dran zu gucken, wie kann man da auch noch mal ein bisschen näher an die Bedürfnisse kommen und wie kann man da tatsächlich einen Raum schaffen, in dem die sich sicher und gesehen fühlen. Und bei den Jüngeren, das ist irgendwie leichter zugänglich so. Genau. Und du hast es ja schon angesprochen, also was mir natürlich schon auffällt, gerade wenn man jetzt eher von einem, sag ich mal, queer-feministischen Standpunkt sich das anguckt, dann ist natürlich, wenn man jetzt über Jungen und Mädchenarbeit spricht, das sehr binär. Ja. Und eigentlich wissen wir so, hey, es gibt da auch ein Spektrum. Wie wird denn mit dem Thema insgesamt umgegangen? Also ich würde schon auch sagen, dass ich und auch viele Menschen, mit denen ich feministische Mädchenarbeit mache, wir setzen ein Sternchen hinter das Mädchen. Also von daher verstehe ich mich schon in meiner politischen Praxis auch als sozusagen queer intervenierend und reflektierend. Es lässt sich natürlich nicht ganz auflösen und das ist ja was, mit dem wir... Und das Sternchen ist ja auch schon wieder kritisiert, ne? Also das wird ja auch schon wieder weiter diskutiert, ob das Sternchen jetzt überhaupt so das Richtige ist in dem Kontext, ja. Ja, also tatsächlich ist es, bleibt es so widersprüchlich, wie es ist. Also ich glaube, der Versuch zu sagen, wir haben mit einem Sternchen bei aller Kritik, aber das ist sozusagen der Versuch ja auch gewesen, in diesen Widersprüchen irgendwie deutlich zu machen, dass es klar ist, also ich gehe jetzt nicht von einem binären Geschlechterverhältnis aus, ich glaube aber trotzdem, und da verstehe ich Mädchen auch als einen Platzhalter, ich glaube trotzdem, dass Mädchen ja in so einer zweigeschlechtlichen Anrufung eben auch Erfahrungen als Mädchen machen, so, sei es in der Zwangszuordnung oder auch in ihrem Erleben. Und ich glaube, dass es da für mich auch immer noch wichtig ist, sozusagen Räume zu schaffen, in denen das thematisierbar ist, in dem im besten Fall, und darin, glaube ich, schließt sich das für mich gar nicht so aus, wenn ich dieses Kategorie Mädchen da drin tatsächlich als einen Platzhalter, als eine Klammer denke, in dem es ja auch möglich wird, mit jungen Menschen in dem Fall auch über Fragen von binärer Geschlechterordnung ins Gespräch zu kommen. Also es braucht ja vielleicht erstmal in so einem Dreischritt Konstruktion, Rekonstruktion, Dekonstruktion, vielleicht braucht es auch manchmal erstmal einen Ort, in dem überhaupt diese Zumutung, und das thematisieren Mädchen auch, diese Zumutung irgendwie dieser ganzen binären irgendwie Geschlechter und irgendwie Ordnung besprechbar gemacht werden kann. Also und ich glaube, dann können da drin ja auch Prozesse von Dekonstruktion stattfinden. Und ich glaube, dass Mädchenarbeit, wenn sie sich da drin queer denken, Mädchen eben auch eine Möglichkeit anbietet, also jetzt nicht nur transinklusiv, sondern insgesamt auch Möglichkeiten anbietet, sozusagen über eine bestimmte Kategorie hinauszudenken. Und ich glaube, dass das ein Spannungsfeld ist, es lässt sich halt in letzter Konsequenz irgendwie nicht so richtig, glaube ich, auflösen. Ich finde wichtig, da drin auch diese Widersprüche zu benennen und zu sagen, queere Mädchenarbeit versucht sich in letzter Konsequenz natürlich irgendwann auch abzuschaffen, aber vor allem erstmal einen Raum zu schaffen, in dem Das ist ja auch ein bisschen das, was wir eben gesprochen haben, einfach auch Menschen erstmal Worte finden können, auch vielleicht ein Unbehagen gegenüber den Zumutungen, was geschlechtliche Zuschreibungen und so angeht, sprechen zu können, weil das ist ja auch erstmal ein Politisierungsakt. Absolut. Und wenn du sagst, das thematisieren die Mädchen auch, was sind da so die Hauptthemen, sag ich mal, wenn es um diese Zuschreibung in erster Linie geht? Ja, also auf jeden Fall können aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Mädchen, also die sehr klar benennen, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese klassischen Zuordnungen haben, wie ein Mädchen zu sein hat. Also das glaube ich, ob das jetzt bei ob das jetzt die Frage ist, welche Farbe, welches Hobby, welches Leben gefällt dir. Also ich glaube sozusagen diese Spannungsfelder zwischen dem, was sie spüren, was von ihnen erwartet wird. Also genau da fängt das ja an und da finde ich, hat eine queer oder eine feministische Mädchenarbeit ja eben auch die Chance, genau an diesen Momenten, in denen Mädchen eigentlich keinen Bock haben, dem zu entsprechen und das ziemlich gut, finde ich, auch analysieren können, wie das dann passiert, dass man in bestimmte Schublade gesteckt wird irgendwie oder ihnen zugeschrieben wird, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie irgendwie jetzt dieses Hobby oder jenes Hobby, aber ja kein Fußball spielen. Das ist übrigens immer noch auch ein sehr zentrales Thema. Also wo irgendwie sie sehr klar wahrnehmen, dass es eine binäre und damit auch eine unterschiedliche bewertete Realität gibt, zu denen sie sich verhalten müssen. Ja. Und ich glaube, ja, das glaube ich sofort. Und ich glaube, gerade Mädchen spüren ja auch sehr früh eben diesen Spagat zwischen einerseits Sexualität für sich zu entdecken und rauszufinden, was ist denn da und was will ich eigentlich, versus auch extrem sexualisiert zu werden. Ne? Also wir hatten das ja insofern jetzt auch schon ein bisschen angesprochen mit diesem ganzen Thema, wie eben zum Beispiel Kleidung in der Schule immer mehr solchen Maßregelungen unterliegt, dass dann bestimmte kurze Hosen im Sommer nicht mehr gern gesehen sind oder zu kurze T-Shirts und dergleichen. Ja, genau. Ja. Und ich glaube auch, neben dem, was dann sich über Fragen von, was darf ich in der Schule tragen, also so diese ganze sexualisierte Grundstruktur auch über Werbung und so und über die Art, was sie auch ja was hast du eben ja auch schon mal angesprochen, auch mitkriegen, welches Verhalten auch legitimiert ist, also was sexualisierte Ansprache, Anmache, das Pfeifen, das Angrapschen und so. Also da gibt es schon eine ganz hohe Sensibilität dafür, wie so Rape Culture, ne? Also so eine Struktur irgendwie funktioniert und was und wie sie sich da drin zu verhalten haben oder welche Anrufungen sie als Mädchen so hören, was sie für ein Recht oder auch nicht haben, sich dazu zu verhalten. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, um da nochmal auch auf diese queere Frage einzugehen, ich glaube, im besten Fall schafft feministische Mädchenarbeit oder feministische Praxis, die mit diesem Thema arbeitet, einen Freiraum, in dem sozusagen genau diese Erfahrungen, Anforderungen, Überforderungen thematisierbar sind und in dem sozusagen Geschlecht oder auch eine geschlechtliche Zuordnung da drin eine Gestaltbarkeit erfährt. Das ist ja sozusagen der Vorteil von Thematisierung, wenn ich sie sozusagen fluide und so denke, dass da drin auch eine Gestaltbarkeit und eine Veränderbarkeit drin möglich ist. Und gleichzeitig ist auch Mädchenarbeit total herausgefordert, da noch weiter drüber nachzudenken. Ich meine, da gibt es auch super, schon super Bücher und Auseinandersetzungen zu von Ines Pohlkamp in dem Buch Feministische Mädchenarbeit weiterdenken, wo es genau darum geht, wie das gehen kann, in diesen Spannungsfelder queerer Intervention irgendwie Mädchenarbeit noch denken zu können. Also von daher kann ich auch gern ein paar Literaturtipps aussprechen für Menschen, die auch sich in diesen Spannungsfeldern bewegen und Bock haben, irgendwie gute Räume zu schaffen und irgendwie Mädchenarbeit damit nicht als eine Reproduktion, sondern als eigentlich eine Intervention auch im Kontext eines binären Geschlechterverhältnisses zu denken. Ja, ich schreibe ja auch schon fleißig mit. Also die Tipps werden wir auf jeden Fall in die Linkliste packen. Und ich glaube, am Ende ist das ja auch ein Zeichen davon, ne? Also ich glaube, so eine Arbeit kann halt auch immer nur gut sein, wenn sie sich ständig auch kritisch selbst hinterfragt und weiter und bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Ja, total. Also nicht auf der Stelle zu trampeln, sondern wirklich dann auch zu sagen, okay, dann müssen wir das jetzt eben anpassen. Dann Und das ist in Ordnung so. Es ist, statt sich irgendwie vielleicht dagegen zu sträuben, was sonst mitunter so der erste Impuls irgendwie ist. Und was ich mich ja noch frage, wie geht man denn in eine Mädchenarbeit oder zumindest so, was du jetzt so mitbekommst, damit um, dass es eben ja vielleicht nicht mehr so wie früher, aber schon ja immer noch solche Straßenfeger wie Germany's Next Topmodel und so gibt. Und gleichzeitig möchte man die Mädchen, die das gucken, natürlich zu selbstbestimmten ja, Mädchen und jungen Frauen dann ja auch empowern. Und was natürlich ja auch wieder diesen extremen neoliberalen Beisatz, kann man es gar nicht mehr sagen. Es ist ja sehr, sehr unterlagert von diesem Leistungsgesellschaftsgedanken, diese ganze Show, wie das alles aufgebaut ist, was da mit dran hängt. Ja, total. Ich meine, es ist ja genau die kapitalistische Jetzt sind Grundschule. ganze Mädchengenerationen schon damit groß Ja, geworden auch, ne? total. Das ist halt auch krass. Es ist halt wirklich auch kaum aushaltbar. Ja, also, und zudem ist es ja wirklich echt eine Dauerwerbesendung. Also, wie der sagen, die Ja. Körper für kapitalistische Zwecke und sexistische gebraucht, missbraucht werden, finde ich, kann man da ja total gut sehen. Und gleichzeitig, glaube ich, auch ist das eigentlich eine Serie, die vor allem auf genau, Verwertbarkeit und auf die Vorbereitung für die Verwertbarkeit im Arbeitsmarkt zugeschnitten ist, aber sie wirkt. Und ja, wie ist damit umzugehen? Auch da, ich bin ja, wie gesagt, eine große Freundin von Widersprüchen und als Form der politischen Praxis. Und auch da glaube ich, ist es sozusagen diese Gleichzeitigkeit, sowohl damit zu arbeiten, dass das eine Serie ist, die immer noch irgendwie funktioniert, auch bei Mädchen und jungen Frauen. Und ich glaube, finde es immer schwierig zu sagen, ey, guckt das nicht, das ist nicht gut für euch, das funktioniert ja nicht. Also ich glaube, auch da finde ich, setzt eine feministische Mädchenarbeit für mich da an, auch verstehen zu wollen, was da passiert oder was darin auch fasziniert und gleichzeitig auch da einen Raum dafür zu schaffen, irgendwie über Fragen von Körpernormierung, Schönheitsidealen, Bodyismus irgendwie nachdenken zu lernen, so, ne? Und ich glaube, da ist das, finde ich, und da gibt's ja so viele großartige, verstörende Momente im Alltag, die man zum Anlass nehmen kann, unter anderem auch Germany's Next Topmodel, um auch darüber ins Gespräch zu kommen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube auch, um damit auch aus so einer bodyistischen Perspektive irgendwie auch nochmal zu schauen, wie kann man auch über solche Sendungen, die zum Anlass nehmen, um gleichzeitig auch darüber nachzudenken, wie man vielfältigere Körperbilder oder Ideen von Schönheit denken und gemeinsam besprechbar machen kann. Also da gibt es ja super auch Angebote, medienpädagogische Angebote zu, wie so Serien auch genutzt werden können, um damit in einer genderreflexiven Arbeit irgendwie auch was Kritisches und kritisches Nachdenken zu ermöglichen. Da kenne ich zum Beispiel auch das Frankfurter Zentrum für Essstörung hier in Frankfurt. Wir haben mal so einen Fachtag gemacht, der hieß Bestimmt schön. Ausgehend von diesem Fachtag haben die so ein Projekt entwickelt, Hashtag was ich will. Kann man auch auf Instagram und Facebook und so verfolgen. Und das finde ich zum Beispiel eine total gute Sache. Die sind auch ausgehend von dieser Frage von Schönheitsnormen und Bodyismus angefangen, haben sich die Frage gestellt als Projekt irgendwie, lass uns doch mal mit Mädchen und Frauen darüber ins Gespräch kommen, irgendwie, was brauche ich, damit es mir gut geht. So, damit ich mich schön, damit ich mich irgendwie gut fühle. Und sind dann auf die Idee gekommen, okay, das eine ist die Frage des persönlichen Bedürfnisses, das andere ist die Frage der politischen Forderung, die sich daraus generiert. Und deswegen haben die das Projekt dann Was ich will genannt. Da kann man Fotos hochladen und dann irgendwie immer nur, keine einzelnen, sondern immer nur die gesamte Seite teilen. Und auch da wird total deutlich, und deswegen kann man solche Sendungen, finde ich, gut nutzen, um zu sagen, lasst uns mal darüber nachdenken, was ihr braucht, was ihr wollt. Und da bin ich immer auch auf einer politischen Ebene, damit es euch mit eurem Körper oder mit eurer Idee von einem guten Leben eben gut geht. Und das sind alles so Absolut. Ansätze, wo ich denke, das ist. Also abgesehen davon, dass Heidi Klum ja kein Mensch braucht, aber so kann man sich das vielleicht irgendwie subversiv auch aneignen und da Gegenbilder schaffen so und vielleicht vielfältigere Ideen und selbstbestimmte, tatsächlich selbstbestimmte bestimmtere Ideen von dem Umgang mit dem eigenen Körper schaffen. So. Ja. Ja, das also sehe ich auch so. Ich glaube, wenn, dann muss man das als Anlass nehmen, um ja darüber zu sprechen, was macht das denn mit mir, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel schaue, wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Wie ist es im Abgleich mit dem, wie ich mein Leben so lebe und dergleichen? Also dann wenigstens das so zu machen. Ja, und auch darüber zu sprechen, wie ist es eigentlich ständig bewertet zu werden und was du am Anfang auch gesagt hast, ständig in Konkurrenz gestellt zu werden. Und das Ja, zumal ich finde das ja in der Sendung auch speziell sehr perfide, weil du immer dieses suggeriert bekommst, so Heidi, deine beste Freundin und sie immer so meine Mädels und so. Und am Ende ist das halt natürlich wirklich nur für die Show. Und ich glaube, das ist ja, das ist einfach, das ist doch hart. Also anders kann man es gar nicht nennen, wenn du halt merkst, okay, du wirst einfach nur für was Bestimmtes inszeniert und um dich persönlich geht's ja aber überhaupt nicht mehr. Nee, total. Also es ist ja eh alles irgendwie sehr in der Struktur auch sehr missbräuchlich. Ne? Also da setzt sich ja eine gesellschaftliche Annahme im Umgang mit Körpern von Frauen und Mädchen auch fort. Ne? Ich weiß ja gar nicht, mal eine so eine Szene, die nutze ich auch manchmal in Fortbildung, weil das finde ich, also da erzählte so eine junge Frau in einer, ich weiß gar nicht mehr, schon lange her, Staffel irgendwie, da mussten die so Fotos mitbringen, wie sie früher aussah. Dramatische Musik im Untergrund, ne? Sie erzählt auf diesen Fotos, sie war früher so fett und wurde so gehänselt und jetzt hat sie so viel abgenommen und sie ist so stolz und alle weinen und sind so stolz auf sie, dass sie jetzt so dünn ist und so. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich ist das eine total spannende Szene, weil du könntest jetzt mit der, also in dieser Situation, diese Szene rausgreifen und sagen, okay, guck mal, die hat irgendwie bodyistische Diskriminierung erlebt, körperbezogene Diskriminierung, der ging es irgendwie doof damit. Also anstatt aber zu sagen, ich muss nur dünn genug werden, dann bin ich auch akzeptiert und anerkannt und dann geht es mir besser, könnte man, und das finde ich ist ein gutes Beispiel, so eine Szene auch nehmen und sagen, okay, was, wie könnte man damit noch umgehen? Also weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das dann so funktioniert, dass Erfahrungen von, in dem Fall buddhistischer Diskriminierung, so individualisiert werden, dass die sich denkt, ich muss nur dünn genug werden, ich kann das schaffen, ich muss mich nur genug anstrengen und dann werde ich auch respektiert. Ich meine, die ist dann natürlich auch direkt rausgeflogen, von daher war die Message dann wiederum eine andere. Aber ich glaube, das sind dann so Szenen, wo ich denke, da kann man eigentlich auch ganz gut mit arbeiten und nämlich sagen, so, die Blöden sind, bist nicht du, sondern das sind die Menschen, die dich aufgrund deines Körpers diskriminieren und gemobbt haben. Ja, es ist, wie du sagst, es ist einfach mit den Widersprüchen halt umzugehen, ne? Am Ende ist es das, ja. Ja, apropos Ende. Also wir neigen uns ja so langsam auch dem Ende zu, aber da, bevor es soweit ist, ach meine Güte, heute bin ich über Königin Überleitung hier. mich würde natürlich noch interessieren, weil das ja wirklich so eine unfassbar wichtige Arbeit ist, die du machst, die deine KollegInnen machen. Ich auch immer wieder erstaunt bin, dass dann aber am Ende doch sehr wenig Menschen eigentlich wissen, dass es das gibt und was das ist. Das ist ja auch eine Inspiration gewesen, mal so eine Folge hier aufzunehmen. Da würde mich natürlich interessieren, was könnten denn deiner Meinung nach genau diese Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal davon hören oder vielleicht noch nicht wussten, was es ist, und jetzt total geflasht sind, wie können die denn Mädchenarbeit noch besser oder überhaupt unterstützen? Also was denkst du, wer da ist dann ein guter Hebel dafür? Naja, ich glaube, so ganz unterschiedlich, sich darüber zu informieren und das klar zu haben, irgendwie, keine Ahnung, was gibt's auch irgendwie vor Ort, was kann ich supporten und wie kann ich, und das ist, glaube ich, das, was mir auch wichtig ist oder was uns hier auch wichtig ist, wie können wir auch als, keine Ahnung, sagen wir mal, queere, feministische, linke Community tatsächlich auch so Projekte wie aus der feministischen Mädchenarbeit irgendwie als ein Teil politischer Bildungsarbeit anerkennen. Also ich meine, das hat was, finde ich, auch damit zu tun, dass vielleicht auch da ein bisschen das radikale Potenzial auch drin zu erkennen, weil ich tatsächlich glaube, sowohl MädchenarbeiterInnen oder Fachkräfte in der Mädchenarbeit als auch, also ich glaube, da passiert irgendwie so total viel, weil ich glaube, das sind ja auch die Menschen, die wir die wir im besten Fall inspirieren oder politisieren, die dann auch irgendwann erwachsene Leute werden sollen. Also ich glaube, das cool anzufangen und das zu supporten, und ich glaube, die Menschen, die das hören und die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, also ich finde es immer wichtig, also was auf dem Schirm zu haben, vielleicht auch vor Ort lokal die Leute einzuladen und vielleicht auch zu gucken, wie kann man Strukturen der feministischen Medienarbeit eben auch solidarischer als ein Teil von linker, queerer, wie auch immer feministischer Politik denken. Das finde ich total zentral. Und ich glaube auch gerade, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, so Fragen von Definitionsmacht, also wir ringen ja gerade und kämpfen ja an ganz unterschiedlichen Fronten gegen diese antifeministische, faschistische, rechtspopulistische Mobilisierung. Und ich glaube, dass auch feministische Medienarbeit, so wie ich, wie wir sie hier verstehen, auch da, also in Fragen von dem, wie können wir auch da gemeinsam miteinander Politik machen und wie können wir auch gerade, weil Frauen und Mädchen ja eben im rassistischen Diskurs auch total vereinnahmt und instrumentalisiert werden. Oh ja. Und da finde ich total wichtig, sowohl mit den Mädchen solidarisch zu sein, aber auch mit den Fachkräften, die in dem Feld arbeiten. Und ich glaube, wir haben da total Bock, auch gemeinsam mit anderen Strukturen für körperliche, sexuelle, reproduktive, wie auch immer, Selbstbestimmung einzutreten. Und ich glaube, dass in der Radikalität, in der ich sowohl Mädchen als auch MädchenarbeiterInnen erlebe, wir gemeinsam auch diesem ganzen rechten Ruck und Scheiß was entgegensetzen können. Und ich glaube, da auch jungen Menschen was anzuerkennen, in dem, wie sie teilhaben wollen, in dem, wie sie täglich in ihrem und mit ihrem Leben kämpfen, gegen Vorurteile und gegen Gewalt, und was sie sozusagen in den Strukturen feministischer Medienarbeit an Solidarität und irgendwie auch an Mut beweisen. Ich finde, das gilt es erstmal voll anzuerkennen. Wow, da bleibt mir ja jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Sehe ich ganz genauso. Wir werden auch noch mal ein paar Sachen verlinken, wo ihr dann zum Beispiel, ich glaube, es gibt ja auch einen Zusammenschluss auf Bundesebene, ne, von allen Fachkräften, dass ihr da zum Beispiel was spenden könnt. Natürlich auch mal schauen könnt, was gibt es eben lokal bei euch vor Ort, und dann vielleicht auch die jeweiligen Institutionen einfach anzuschreiben und zu fragen, hey, manchmal ist es mehr immer, also Geld geht wahrscheinlich sowieso immer, aber manchmal kann man ja auch mit anderen Mitteln unterstützen, und ich glaube, da werden die meisten sich sehr freuen, wenn da mal jemand auf sie zukommt. Total. Statt dass sie selber immer wieder rumkrebsen und sich das ergattern müssen. Ja, total. Ja. Oder einfach auch, wenn irgendjemand eine Fachtagung zu irgendwelchen feministischen Themen anbietet, kann man immer gut auf die Kollegin aus der Praxis einladen. Und wer da auch auf beispielsweise Hessen-Ebene noch was wissen will, ich bin ja auch im Vorstand, das habe ich eben ganz vergessen, der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen stärkt Politik in Hessen e.V. Wir sind auch so ein ehrenamtlicher Zusammenschluss, haben eine super schöne neue Homepage, da kann man auch drauf gucken, da gibt es auch Möglichkeiten der Vernetzung, und da gibt es auch in naher Zukunft, das vielleicht auch nochmal jetzt in Anschluss an Marc Melcher, den du ja zum Thema Jugendarbeit interviewt hast, da gibt es bald auch ein gemeinsames Positions- und Diskussionspapier der Mädchen- und Jugendarbeit aus Hessen. Wir haben uns erstmalig zusammengetan in Anlehnung an auch die Landtagswahlen, aber im Kontext eben irgendwie der rechtspopulistischen, antifeministischen Gesamtsituation haben wir uns zusammengetan und haben gemeinsam eben Papier geschrieben, was man da runterladen und unterzeichnen kann, wo wir uns auch eben als Mädchen und als Jungenarbeit Sternchen gemeinsam positionieren und nochmal sagen, kann es dann im Detail, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber es geht letztendlich darum, dass wir gemeinsam sagen, wir lassen uns da nicht spalten. Gerade weil, wie du das am Anfang auch erwähnt hast, da ja oft Spaltung passiert, sondern wir stehen gemeinsam für eine geschlechtergerechte, für eine kritische Arbeit, und wir wollen uns auch nicht, oder anders formuliert, wir wollen gemeinsam irgendwie unsere Netze auch enger spannen und ganz klar sagen, wir stehen gemeinsam für eine emanzipatorische Pädagogik und Politik ein. So. Genau, das kann man dann auf der Homepage auch bald sehen für die Menschen, die auch Lust haben, sich da vielleicht auch auf der Ebene zu solidarisieren, dieses Papier zu unterzeichnen und zu spreaden. Wunderbar. Also da werde ich auf jeden Fall eine davon sein. Aber wie gesagt, auch alles dann nochmal zu finden auf der Linkliste, die wir dann bei kleiner3.org natürlich wie immer schön unter den Beitrag packen werden. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob du, hast du noch irgendwelche Sachen, die du zum Abschluss nochmal nennen möchtest? Irgendwelche Seiten, Accounts, Projekte, die du nochmal featuren möchtest, dann hast du jetzt auf jeden Fall nochmal eine Chance. Also diese Chance nutze ich gerne für ein anderes Projekt, weil ja nicht nur Jugendliche Orte der Vernetzung und der Solidarität brauchen, sondern eben auch Erwachsene. Und das Schöne ist, dass ich zusammen mit meinen queerfeministischen FreundInnen ab nächstes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht kennen es einige von euch, das Frauenbildungshaus in Zülpich übernehmen werde. Die werden nach 40 Jahren Bildungsarbeit schließen. Wir werden einen queeren, intersektional inspirierten und reflektierten, hoffentlich guten Ort daraus machen, der sich da nennt Lila Bund Praxis Bildung Utopie. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram. Wir wollen einen Ort schaffen, in dem wir uns weiter gemeinsam bilden, empowern, chillen, Urlaub machen, Mädchen und junge Menschen dort Freizeit machen können, aber vor allem einen Ort schaffen, den wir gemeinsam lila und bunt gestalten. Dazu brauchen wir nicht nur Knete oder bald Direktkredite, weil wir daraus ein Mietshaus-Syndikat, ein genossenschaftliches Projekt machen, sondern wir brauchen vor allem auch Menschen, die Bock haben, das ist bei Köln, Lust haben, diesen Ort gemeinsam zu besetzen und weiterzudenken. Und genau, wer Lust hat, wir werden im nächsten Jahr ein Vernetzungstreffen machen, kann gerne uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen und dafür Sorge tragen, dass wir nicht nur digital, sondern analog Orte der Vernetzung, des Empowerments und tatsächlich der Solidarität finden und gemeinsam schaffen. Lila Bund. Das klingt ganz wunderbar. Ich bin schon extrem gespannt, was ihr da auf die Beine stellen werdet. Und hoffe, dass sich jetzt vielleicht auch ein paar Menschen dazu fühlen, mal nachzudenken, wie sie sich das vielleicht einbringen. Und ich möchte dir einfach erstmal mal für deine Arbeit danken. Du machst einfach wirklich wichtige Sachen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Anne. Ich höre dich ehrlich gesagt nur noch so ein bisschen kryptisch. Oh, ja. Okay. Siehst du, die technischen Probleme haben wir. Ich weiß nicht, unser technisches Karma ist so mittelgut, aber ich fand es auf jeden Fall vergnüglich, mit dir zu sprechen. Und genau, falls Leute Bock haben, genau, mehr zu erfahren, wir machen eine Linkliste, ich habe auch eine Homepage. Ich freue mich auf all die Menschen, die Bock haben, mit uns weiterzudenken. Packen wir alles rein. Super. Dann vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Ich hoffe, ihr habt uns gerne zugehört und bin gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr wie immer gerne auf Social Media hinterlassen, zum Beispiel auf Twitter oder Instagram, wo wir unter kleiner_3 als die Zahl zu finden sind. Oder auch per E-Mail einfach an hallo@kleiner3.org. Freue ich mich auf jeden Fall über eure Rückmeldung zu dieser Folge. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an MAP fürs Produzieren dieser Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Anne.